Laut Meldungen der südkoreanischen Massenmedien wurde am 18. Februar in Seoul und weiteren Orten Südkoreas die 16. gesamtnationale Aktion für den Rücktritt der Präsidentin Park Geun-hye durchgeführt. An dieser Aktion, die von der außerordentlichen Volksaktion für den Rücktritt der Park Geun-hye-Regierung veranstaltet wurde, beteiligten sich insgesamt über 844.000 Personen, Männer und Frauen, alt und jung, darunter Mitglieder der Organisationen verschiedener Kreise und Schichten, Bewohner, Leiter der regionalen Selbstverwaltungsorganisationen, Parlamentarier der Oppositionsparteien und junge Grundschüler, die die Kerzen in ihren Händen hielten.